Abend um die gleiche Stunde. Wie sehr freue ich mich stets darauf, nimmt sie immer neu, immer bunter, meine Lieblingssendung ihren Lauf. Und es klingen viele schöne Lieder, als ein Gruß der Heimat, wie dir fern. Und sie sagen dir immer wieder, bleib mir treu, ich hab dich gern. Ich stell den Rundfunk ganz leise ein, wie wunderschön wirst denn du jetzt bei mir sein. In deinen Armen möchte ich träumen, bei der Musik. Ich lösch die Lampe und liege still, weil ich den Schlaf des eigenen Herzens hören will, das nur für dich schlägt und darauf wartet, du kommst zurück. Bist du auch noch so fern und weit, die kleine Melodie, die überwindet Raum und Zeit, und darum lieb ich sie. Ich stell den Rundfunk ganz leise ein, wie wunderschön wird. In deinen Armen möchte ich träumen, bei der Musik. Schön, kannst du bei mir sein, in deinen Armen.